Kapitel 6. Plötzlich weiß Jan, was er tun muss. Er läuft die wenigen Schritte bis zur John Foster Dulles Allee. Er hat Glück. Der Bus, der 100er, kommt gerade und er fährt die paar Stationen bis zur Friedrichstraße. Von hier aus ist es nicht weit bis zur Kanzlei von Dr. Welsch. Er geht zu Fuß. Eine Viertelstunde später klingelt er. Frau Martini, die Sekretärin von Dr. Welsch, öffnet die Tür. »Aber Herr Dr. Welsch ist doch nicht da. Das habe ich Ihnen doch schon am Telefon.« »Ja, ja, Frau Martini, ich möchte Sie sprechen.« »Mich? Aber...« »Der braune Briefumschlag.« »Brauner Umschlag? Was für ein...« »Erinnern Sie sich? Maja hatte es sehr eilig und sie hatte einen großen braunen Umschlag dabei.« »Ah ja, richtig. Und?« »Wissen Sie, was da drin war?« »Nein, das weiß ich leider. Oder...« »Jetzt kommen Sie erst einmal rein. Hier im Treppenhaus kann man nicht so gut sprechen.« Leise schließt sie die Tür hinter Jan. Sie gehen durch einen langen Flur. Viele moderne Bilder hängen an den Wänden. »So, hier herein bitte.« Sie sind im Büro von Dr. Welsch. Es ist sehr edel eingerichtet. Schwarze Ledersessel, ein großer Schreibtisch aus Mahagoni, ein Computer, neuestes Modell. Später möchte Jan auch einmal in so einer Kanzlei arbeiten. Später. »Ich habe da so eine Idee. Moment bitte«, sagt Frau Martini und geht zum Schreibtisch. Sie sucht in den Unterlagen, die dort liegen. »Der Fall Meier-Meier ist noch da.« »Das da auch. Aber hier, der Vertrag für das Filmmuseum, der ist weg. Das war sehr dringend. Ich weiß, Maja sollte ihn heute noch zum Filmmuseum bringen.« »Das bedeutet, Maja war auf dem Weg dorthin.« »Ja, da bin ich ganz sicher.« »Danke, Frau Martini. Diese Information ist, glaube ich, sehr wichtig.« »Ja, hoffentlich konnte ich Ihnen helfen.« »Jetzt machen Sie sich mal keine Sorgen. Ich bin sicher, Maja ist nichts passiert.« Frau Martini versucht ein Lächeln. »Ja, das hoffe ich auch. Danke, Frau Martini. Wiedersehen.« »Ja, auf Wiedersehen, Herr Cisolek, und viel Glück.« Und schon steht Jan wieder im Treppenhaus.